In der Osterschlacht bei Arras. Am Ostersonnabend, spät am Abend, treffe ich wieder bei der Truppe ein. Ich habe, während die Kompanie in Belgien in Ruhe liegt, meinen Heimaturlaub gehabt. Nur mit Mühe konnte ich das an einem Kanal liegende Dörfchen finden, in dem die Kompanie einquartiert ist. Ein enger, mit einem kleinen Fenster versehener Raum dient der Gewehrbedienung Thiel als Unterkunft. Sie sitzen gerade alle recht gemütlich beisammen, als ich bei ihnen eintrete. Mit Hallo werde ich begrüßt. Kamerad Schaubel ist auch wieder unter ihnen. Er ist aus dem Lazarett entlassen und zur Kompanie zurückgekehrt. So sind wir alte Kempen wieder am Gewehr beisammen. Thiel weiß aber schon, dass wir nicht zusammen bleiben, weil die erfahrenen Leute auf die einzelnen Gewehre verteilt werden. So feiern wir noch einmal. Ich habe eine Flasche Cognac mitgebracht und wir haben uns allerhand zu erzählen. Bald sind wir in lebhafter Stimmung. Wir liegen um einen Ofen, der in der Mitte des Raumes steht und in dem ein warmes Feuerchen brennt. Der Ofen ist das einzige Möbelstück, das sich im Raum befindet. Kein Tisch, kein Schemel, kein Bett. Alles scheint dieser kleine Ofen einmal verschlungen zu haben, als es so kalt war. Mir kommt das alles gleich etwas zu drastisch vor, denn vorgestern saß ich noch in der wohnlichen Stube daheim. Und Schaubel will es auch nicht behagen, er muss sich auch erst wieder auf die primitiven Verhältnisse umstellen. Seine Lazarettzeit hat ihn etwas verändert. Er feiert kräftig mit. Er weiß sogar sehr viel Interessantes von seinem Aufenthalt im Lazarett zu erzählen. Wir feiern bis in die Mitternacht hinein, dann strecken wir uns auf die Holzwolle. Draußen heult der Wind. Mit dem Gedanken an die Heimat und an das Osterfest schlafe ich ein. Ostern ist da, das Fest der Auferstehung. Aber auf den Schlachtfeldern kann von Auferstehung nicht die Rede sein. Überall Zerstörung und Untergang. Dort herrscht nicht das Leben. Dort triumphiert der Tod. Wieder trommeln die Kanonen. Wir hören es sehr deutlich. In der Nacht hat es angefangen, als wir uns zur Ruhe legten. Wir haben es wohl gehört, aber keiner wollte dem anderen etwas sagen. Keiner wollte dem anderen den Schlaf rauben, nun rollt es immer zu, ununterbrochen. Dort sind Kanonen, die Osterglocken, die das Fest einläuten, aber ein blutiges Fest, die Osterschlacht bei Arras. Sie hat ihren Anfang genommen in der vergangenen Nacht. Die Leute schauen bedenklich drein, denn sie wissen alle, dass die Ruhe am längsten gedauert hat. Wir sind fliegende Division und werden immer da eingesetzt, wo es blutig zugeht. Kaum haben wir die Somme-Schlacht abgeschlossen, da gibt es schon wieder neue Arbeit. Um ein wenig die schweren Gedanken zu bannen und um nicht immer in unserem engen Stall zu sitzen, unternehmen Thiel, Schaubel und ich einen Osterspaziergang in die nächste Umgebung. Das Wetter ist unfreundlich, mürrisch schauen die Dorfbewohner drein. Hier in Belgien sehen uns die Leute nicht wohlgefällig an. So schlendern wir den Kanal entlang, welcher sich stufenweise durch Schleusen unterteilt durchs hügelige Land zieht. Dann öffnet sich die nächste, welche ungefähr 10 Meter höher liegt. Mit lautem Getöse rauscht das Wasser in die Kammer und hebt den Schleppkahn. Nachdem sich der Wasserspiegel ausgeglichen hat, fährt der Kahn weiter und die Schleusen schließen sich wieder. Auf diese Weise überwinden die Schleppkähne das bergige Land. Die Wiesen zeigen schwaches Grün und die Weiden stehen im Frühlingsschmuck. Wir brechen einige Kätzchen, um in unserer armseligen Bude einen Osterschmuck zu haben. Nach 2-stündigem Bummel kehren wir ins Dorf zurück. Schon am Nachmittag des ersten Feiertages wird die Division alarmiert. Sofort werden die Gewehrbedienungen eingeteilt. An Thiels Gewehr kommen Schaubel und Imme, dazu 2 neue. Werner wird Fahrer. Ich trete an die Stelle der in Urlaub befindlichen Gefechtsordonnanz beim jetzigen Kompanieführer Leutnant Rothe. Ich wäre allerdings lieber bei Thiel am Gewehr geblieben. Anschließend verpacken wir unsere Tornister auf den Fahrzeugen. Die Verpflegung wird ausgegeben. Dazu erhält jeder 2 Fleischbüchsen, ein Zeichen, dass es wieder in großen Schlamassel geht. Außerdem gibt es als Ostergabe 1 Ei pro Kopf. Der Tag vergeht. Wir dürfen die Quartiere nicht verlassen. Am 2. Feiertag werden wir in aller Frühe geweckt. Es heißt, sofort fertig machen. In einer Viertelstunde muss die Kompanie stehen. Wir haben kaum Zeit zum Kaffee trinken. Als wir losmarschieren, fängt es langsam an zu regnen. Wir marschieren den ganzen Tag bis 16 Uhr, wo wir ziemlich durchnässt in einem Dorf Alarmquartiere beziehen. Schon sind wir dem Geschützdonner ein Stück näher gekommen. Ununterbrochen rollt die Front. Wir haben kalte Räume, die nicht zum Heizen eingerichtet sind. Die ganze Kompanie ist in 2 Scheunen untergebracht. Keiner darf sich entfernen, da zu jeder Zeit weiter marschiert werden kann. In nassen Kleidern legen wir uns zur Ruhe. Am nächsten Morgen wird der Marsch fortgesetzt. Immer noch ist das Wetter unfreundlich. Zeitweise jagt der Wind Regenschauer über das Land. Wir marschieren ungefähr 25 Kilometer. 17 Uhr treffen wir ein in Rambeaucourt bei Douai. Hier bleiben wir vorläufig liegen. Nach 2 Stunden heißt es fertig machen, es geht zum Bahnhof. Die Gewehrbedienungen sollen gefechtsbereit mit der Bahn weitertransportiert werden. 2 Stunden stehen wir auf dem Bahnhof, ehe sich überhaupt ein Zug sehen lässt. Als wir eingestiegen sind, dauert es immer noch über eine Stunde, bis sich der Zug in Bewegung setzt. Langsam kriecht er durch die Gegend. Frierend sitzen wir in dem stockdunklen Güterwagen. Licht darf wegen Fliegergefahr nicht gemacht werden. Vor einem größeren Ort hält der Zug. Nicht weit vom Gleis brennt ein Munitionsdepot. Wir schauen durch die Luke, machen sie aber bald wieder zu. Teile von explodierenden Granaten fliegen in der Luft herum. Einmal klatscht es an der Wagenwand. Wir wundern uns, warum der Zug hier nicht schnell vorüberfährt. Endlich geht es doch weiter. Langsam und vorsichtig rollen wir durch die Nacht. Wieder bleibt der Zug stehen. Er kann nicht weiter. Die Gleise sind kaputtgeschossen. Wir müssen aussteigen. In der Nähe schlagen Granaten ein. Der Kompanieführer Rothe erklärt uns die Gefechtslage. Die frontal als uneinnehmbar geltende Vimy-Höhe ist verloren gegangen. Die Engländer sind links davon durchgebrochen und haben sie in der Flanke gefasst. Daraufhin ist sie aufgegeben worden. In dieser nun hier entstandenen gefährlichen Lage sollen wir als ortskundige Truppe eingreifen und retten, was noch zu retten ist. Nun müssen wir unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Es wird hell. Wir haben den Anschluss verpasst, denn in Stellung kommen wir nicht mehr. In dem Dorf Billy-Montigny beziehen wir für diesen Tag Unterkunft. Dieser Ort ist uns schon von früher her gut bekannt. Am Spätnachmittag brechen wir auf nach vorn. Bei richtigem Aprilwetter, es schneit und regnet durcheinander, schreiten wir zur Ablösung. In dem Dorf Angre bleiben die Gewehrbedienungen liegen. Rothe und Reimann gehen nach dem Bataillons Gefechtsstand. Ich und 2 weitere Ordonnanzen müssen sie begleiten. Die Orientierung in der hereinbrechenden Nacht ist schwer. In der ersten Linie hat bereits gestern Nacht unser 3. Bataillon abgelöst. Wir fragen uns durch und nach einstündigem Suchen finden wir den Bataillons Gefechtsstand. Ich muss nun mit den anderen Ordonnanzen zurück nach Angre und die dort wartenden Gewehrbedienungen heranholen. Auf Wegen und Stegen liegt starkes feindliches Störungsfeuer. Den Ort Angre beschießt der Gegner mit ganz schweren Kalibern. Ein Gewehr bleibt im Ort als Reserve liegen. Es soll sich entsprechende Unterkunft suchen und dann den Standort melden. Die anderen 5 Gewehre folgen uns. Unter schwierigen Umständen kommen wir langsam vorwärts. Der Weg ist klitschig und unzählige Granattrichter erschweren das Laufen. Am Bataillonsunterstand werden die 2 Züge verteilt. Reimann besetzt mit 2 Gewehren den Fabariusberg. Die anderen werden in der 2. Linie eingeschoben. 1 bleibt in der Nähe des Bataillonsunterstands zur weiteren Verfügung. Der durch Rote abzulösende Leutnant nimmt uns mit in den MG-Gefechtsstand. Er hat schon alles zusammengepackt und wartet nur noch auf seinen Burschen, den er noch irgendwo hingeschickt hat. Dabei schimpft er immerzu, und zwar über alles, die miserable Stellung, das schlechte Wetter. Er möchte gern fort. Nach einer Stunde packt er kurzerhand sein Krämchen und verschwindet. Rote isst etwas und legt sich auf die Britsche. Er bedient sich selbst und braucht keinen Burschen. Trotzdem ich auch müde bin und mich langlegen möchte, untersuche ich den Unterstand, weil eine Menge Zeug herumsteht. Ich weiß nicht, ob das noch abgeholt wird. Die abgelösten Maschinengewehrbedienungen haben nicht einmal ihre Munition komplett mitgenommen. Dann sind noch ein großer Sack Zwieback und eine Anzahl Fleischkonserven vorhanden. Auch Spiritus und Kerzen sind da. Reimanns Ordonnanz kommt und bringt die Meldung, dass die Ablösung ordnungsgemäß vollzogen ist. Der Mann geht wieder. Nach einer Stunde erscheint die Ordonnanz des anderen Zugführers. Dort war die Sache schwieriger. Einige abzulösende Gewehrbedienungen haben die Stellung jedenfalls schon vorher verlassen, so dass unsere Gewehre dort nur provisorisch eingesetzt sind. Gräben sind fast nicht vorhanden, und wo es welche gibt, stehen sie voll Wasser. Die einzelnen Infanteriezüge haben gegenseitig ebenfalls keinen Anschluss. Auf dem Gelände liegt schweres Feuer. Rote will nun bis 9 Uhr über den endgültigen Stand der dortigen Gewehre Bescheid haben. Auch diese Ordonnanz geht wieder. Nachdem ich inzwischen meine Inventur beendet habe, esse ich eine von den Fleischkonserven. Rote ist eingeschlafen. Ich glaube nicht, dass die anderen noch einmal kommen und die Sachen holen. Vielleicht ist der Bursche, auf den der Leutnant wartete und der sicher diese Sachen hier mitnehmen sollte, verwundet worden oder gefallen. Dann schaue ich noch einmal hinaus in die furchtbare Nacht. Im Eingang sucht der dort stehende Infanterieposten Schutz. Ich hole eine Fleischbüchse und drücke sie dem Posten in die Hand und bitte ihn, wenn sich etwas Besonderes ereignen sollte, uns zu wecken. Auch soll er seine Ablösung demgemäß instruieren. Dann lege ich mich zur Ruhe, wenn draußen auch Trommelfeuer tobt. Trotz des Feuers habe ich den Rest der Nacht fest geschlafen. Und zwar so fest, dass ich morgens von Rote geweckt werden musste. Draußen tobt noch immer der Geschützdonner. Ich weiß nicht, ob die Engländer die ganze Nacht so wahnsinnig geschossen haben. Gegen 8 Uhr steigert es sich zu einem einzigen Rollen. In der Nähe unseres Unterstandes krachen oft Einschläge. Manchmal zittert der etwas leicht gebaute Betonklotz. Ich gehe hinaus, um zu sehen, was überhaupt los ist, denn wir müssen zum Bataillon. Der Zugführer der 3 anderen Gewehre ist selbst gekommen. So gehen wir zu dritt los. Ein furchtbares Schneetreiben setzt ein, das man nicht 3 Schritte weit sehen kann. Der Boden ist schlüpfrig und man gleitet mehr, als man läuft. Wir sind kaum 100 Meter weit gegangen und wissen schon gar nicht mehr, wo wir eigentlich sind. Mit knapper Not finden wir unseren Unterstand wieder. Wir warten, bis das Schneetreiben nachlässt. Vorn rattern Maschinengewehre, dazwischen krachen ununterbrochen Handgranaten. Aber kein Artilleriefeuer unsererseits. Niemand weiß, was wirklich gespielt wird. Wir gehen zum Bataillon. Auf dem ganzen Gelände liegt schwerstes Feuer, und als wir den Bataillonsunterstand, in dem wir gestern Abend gewesen waren, finden, ist er vollständig zusammengetrümmert. Das dort stationierte Gewehr hat einen Toten. Nach weiterem Suchen, wobei wir beinahe von einem Volltreffer erwischt worden wären, finden wir die zuständigen Führer in einem anderen Unterstand. Vorn in der ersten Linie hat sich derweil Schlimmes zugetragen. Unser 3. Bataillon ist vollständig erledigt. Nach furchtbarem Feuer haben die Engländer angegriffen. Das Schneetreiben verhinderte jede Sicht. Kein Sperrfeuerzeichen und keine Meldung gelangten nach hinten. Die Besatzung der ersten Linie ist, nachdem sie 2 Tage in verschlammten Trichtern verbracht hatte, von dem Trommelfeuer zusammengeschossen worden. Die wenigen übrigen Leute wurden nach kurzem Gefecht erledigt. Nur Einzelnen gelingt es, zurück in die 2. Linie zu gelangen, in der wir liegen. Die Angreifer folgen ihnen in geringem Abstand. Es sind diesmal kanadische Regimenter, die uns gegenüberstehen. Jetzt gib mir Rote den Befehl, eine Meldung nach dem Fabariusberg zu Reimann zu bringen. Da nun die erste Linie gefallen ist, wird der Berg der nächste Angriffspunkt der Engländer sein. Vor allen Dingen soll Reimann Verbindung nach links behalten, damit bei weiterem Vordringen des Gegners die beiden Gewehre nicht abgeschnitten werden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Immer noch schneit und regnet es durcheinander, so dass man gar keine Sicht hat. Neues Artilleriefeuer setzt ein. Ich muss oft Schutz in Trichtern suchen. Mein Weg führt durch einen Wald. Umgestürzte Bäume und herabgerissene Kronen und Äste erschweren mir das Vorwärtskommen. Ich verliere dabei den Weg und muss mich durch dichtes Unterholz arbeiten, die Breschen benutzend, welche schwere Granaten kurz vorher gerissen haben. Schwitzend gelange ich auf dem Berg an. Eine schwere Granate schlägt gerade ein, als ich in den Graben springe. Dann suche ich Reimann. Ich bringe ihm keine neue Botschaft. Ich schaue schnell einmal zu Thiel in den Unterstand. Ihr sagt mir, dass es hier oben recht ungemütlich wäre, sie würden stark beschossen. Thiels Gewehr hat bereits einen Toten, und zwar ist er einer von den Neuen. Nach dem nächsten Einschlag verlasse ich den Graben und renne den Weg wieder hinunter. Im Gelände stehen verlassene Geschütze umher. Ich muss mich wundern, dass man diese nicht weggebracht hat. Ein Stück weiter steht sogar noch ein beladener Munitionswagen, vor ihm liegen die beiden toten Pferde. Unwillkürlich fange ich an zu rennen, denn hier sind ganz frische Einschläge, und wenn eine Granate den beladenen Wagen trifft, wird sich die ganze Umgebung ein wenig verändern. 50 Meter weiter liegen noch ein paar tote Pferde. Noch im Laufe des Vormittags bekommt unser Bataillon mit dem sich heranarbeitenden Gegner Fühlung. Hier und da prasselt Maschinengewehrfeuer auf. Das Gelände ist hügelig und mit Buschwerk und Wald bedeckt. Dadurch ist es so unübersichtlich, dass sich der Gegner leicht heranpeschen kann. Die Posten müssen auf der Hut sein. Dann haben die Engländer noch den Vorteil, dass sie alles von oben beobachten können. Sie konzentrieren ihr Feuer auf die von unserem Bataillon besetzten Grabenteile. Den Fabariusberg bearbeiten sie jetzt mit den schwersten Kalibern. Rothe will die Verteidigungsmöglichkeiten des Berges prüfen. Sofort machen wir uns auf die Beine. Auf dem Weg dahin sieht es noch toller aus als am Vormittag. Gewaltige Trichter sowie umgestürzte Bäume, über die wir hinwegklettern oder darunter hinwegkriechen müssen. Dornen und dichtes Gebüsch ritzen uns Gesicht und Hände auf. Dabei schlagen immer wieder neue Granaten ein und schleudern Wurzeln und Erdreich in die Luft. Wir springen von Trichter zu Trichter. Die Stelle, wo der beladene Munitionswagen steht, haben wir wohlweislich umgangen. Endlich erreichen wir den Graben. Mehrere Tote liegen darin, die von dem Zug Infanterie stammen, der heute Vormittag hier eingesetzt worden war. Rothe verhandelt sogleich mit Reimann im Unterstand. Die Wolken am Himmel haben sich zerteilt und Sonnenstrahlen fallen auf die zerstörte Landschaft. Der Engländer schießt jetzt seine Brocken auf den linken Hang des Berges. Rothe und Reimann begeben sich auf Deckung, um die Gegend in Augenschein zu nehmen. Thiel und ich folgen ihnen. Soweit die Gegend nicht von Bäumen verdeckt wird, können wir sie gut übersehen. Durch das unten rechts vor uns am Fuße des Berges liegende Dorf Givenchy, welches schon seit Jahren vollständig zerstört ist, arbeiten sich englische Truppen heran. Auch rechts in den Trichterfeldern bewegen sich Gruppen. Mit dem Glas kann man dies deutlich erkennen. Thiel reicht mir sein Glas. Ich schaue hinüber nach der Vimy-Höhe, wo wir voriges Jahr gelegen haben. An ihrem Fuße kann man noch die Eingänge sehen, von den großen dort noch vorhandenen Stollen, in denen wir damals des Öfteren kampierten. Dort war es auch, wo Thiel schon einmal beinahe ums Leben gekommen wäre. Damals waren Sprengungen an der Tagesordnung. Thiel befand sich an einem Gewehr im ersten Graben, als es plötzlich hieß, der Engländer lädt. Sofort mussten unsere Pioniere den Gegenstollen laden. Im tiefen Schoß der Erde begann der Wettkampf auf Leben und Tod. Und oben saß die Grabenbesatzung, auf dem Pulverfass. Trotzdem der gefährdete Teil geräumt worden war, waren einige der Leute mit hochgegangen. Das Gewehr, an dem sich Thiel befand, sollte den Trichter mit besetzen. Sie lagen dem Sprengtrichter zu nahe. Thiel war als einziger wie durch ein Wunder davongekommen. Ich befand mich an einem Gewehr in der zweiten Linie, aber auch unser Unterstand schaukelte im Moment der Sprengung. Links unten fallen einige Gewehrschüsse, Rothe und Reimann begeben sich zum linken Gewehrstand. Unten geht eine Gruppe Engländer über eine Wiese, das dort stehende Gewehr schießt aber nicht lange. Gleich schlägt eine Granate ein. Rothe und Reimann gehen in den Unterstand und wir folgen ihnen. Es hat keinen Zweck, dass wir uns im Graben aufhalten. An beiden Gewehren stehen Doppelposten. Wir werden schon hören, wenn geschossen wird. Ich hatte einige Fleischbüchsen mitgenommen, die Thiel an die Leute verteilt. Wir sitzen im Stollen, der ständig unter der Wucht andauernd einschlagende Granaten zittert. Jetzt ist es 16 Uhr. Rothe hat den Befehl, den Berg bis 18.30 Uhr zu halten, wenn nicht bis dahin ein anderer Befehl eintrifft. In Anbetracht der gefährlichen Lage will Rothe bis zum Abend hier oben bleiben. Eine halbe Stunde später setzt rechts vom Berg lebhaftes Maschinengewehrfeuer ein. Jedenfalls gehen dort die Engländer vor. Wiederum verlassen wir den Unterstand, denn wir müssen auf der Hut sein. Einige Minuten später entwickelt sich lebhafte Gefechtstätigkeit. Bald krachen auch Handgranaten. Das ist Nahkampf. Wir können aber nicht feststellen, ob es ein regelrechter Angriff oder ein Geplänkel mit englischen Patrouillen ist. Rothe nimmt das Letztere an. Beim linken Gewehr, das wahrscheinlich gesehen wird, schlägt schon wieder eine Granate ein. Einer der Posten ist tot und der andere verwundet. Jetzt meldet er den Anschluss überwachende Posten am linken Berghang, dass Gruppen des Anschlussregiments eiligst zurückgehen. Während sich Rothe und Reimann dorthin begeben, wird von rechts dasselbe gemeldet. Ein Maschinengewehr schießt, dann hört es plötzlich auf. Nur noch einzelne Gewehrschüsse fallen. Zwei Granaten schlagen ein. Reimann meint, solange die Engländer auf den Berg schießen, kämen sie nicht. Wir bleiben also. Aber nur noch eine Viertelstunde. Eine Ordonnanz vom Bataillon kommt angekeucht. Sofort unauffällig vom Feinde lösen. So heißt der Befehl. Der Berg ist nahezu von drei Seiten gefasst. Jetzt gibt es kein Überlegen mehr. Die Sachen aufgenommen und los. Alle Toten bleiben hier. Die Verwundeten werden mitgenommen. Hier ist nun nichts mehr zu retten. Schnell sind wir den Hang hinunter. Ein setzendes Schneetreiben kommt uns zu Hilfe. Der Engländer kann uns nicht beobachten. Wir kommen noch einmal an den Geschützen vorbei, die nun den Engländern in die Hände fallen. Sie sind unbrauchbar gemacht worden. Am Unterstand, in dem Rothe gelegen hatte, treffen wir auf andere Gewehrbedienungen. Ich nehme die Sachen heraus, vor allem die Fleischbüchsen, die ich unter den Patronenkästen verborgen hatte. Es wird alles mitgenommen. Die Patronenkästen werden verteilt, das andere Zeug wie Spiritus, Kerzen und Zwieback hatte ich schon vorher in Sandsäcke verpackt, so dass ich diese nur über die Schulter zu hängen brauche. Es geht weiter zurück. Wir stoßen auf andere Gruppen, die sich ebenfalls zurückziehen. Noch einmal bleiben wir in einem Graben liegen. Nach zwei Stunden heißt es noch weiter zurück. Inzwischen ist es auch dunkel geworden. Es ist sehr gut, dass wir diese Gegend kennen. Vom Gegner hören und sehen wir vorläufig nichts mehr. In einer ausgebauten Aufnahmestellung, die sich vor dem Ort Angre hinzieht, sammelt sich das zweite Bataillon. Dabei stellt sich heraus, dass es sehr viele Verluste hatte, obwohl es nur kurze Zeit in den Kampf eingreifen konnte und eigentlich die Nachhutgefechte lieferte. Aber die Kompanien waren dauernd schwerem Feuer ausgesetzt. Von der eroberten Vimy-Höhe aus konnten die Engländer alle Bewegungen beobachten und unter Feuer nehmen. Alle unsere Maßnahmen konnten sie erkennen und unsere Pläne durchkreuzen. Schon deshalb macht sich diese Rückwärtsbewegung notwendig. Die Nacht vergeht, ohne dass der Gegner weiter Fühlung mit uns nimmt. Er wartet erst wieder den Tag ab, dann kann er die Sache von oben erneut beobachten. Am nächsten Morgen werden wir von anderen Truppen abgelöst. Unsere Maschinengewehrkompanie bezieht Quartier in dem Dorf Billy-Montigny. Das ist ein größerer Zechenort, in welchem wir vor einem Jahr schon einquartiert gewesen waren. Die Schreibstube, Bagage und Küche kommen sogar wieder in das gleiche Gehöft zu liegen, in welchem sie damals schon untergebracht waren. Bei der Bevölkerung sind wir noch in guter Erinnerung. Die Leute setzen sogar größere Hoffnungen auf unser Erscheinen. Sie schimpfen auf die Engländer. Sie wünschen, dass wir diese zurückdrängen. Seit einigen Tagen wird nämlich der Ort beschossen. Unsere Ruhe ist nur von kurzer Dauer. 2 Tage später wird das Bataillon bei Avignon eingesetzt und dann wieder einige Tage später links vor das Dorf Acheville verschoben. So bildet sich nach und nach die neue Front, die das Vordringen des Engländers zum Halten brachte. Sie musste deshalb so weit zurückgenommen werden, weil die Engländer von der Höhe aus das ganze Gebiet einsehen konnten. Hier aber scheitern seine weiteren Angriffsversuche. Er gibt sich nach und nach zufrieden, denn er zieht Drahthindernisse vor seinem Graben und baut seine Stellung aus. So endete für uns die Osterschlacht bei Arras.